Du, jetzt bin ich am Kopf, ne? Like This, eine Aufnahme mit Phil Minton, Stimme, Pat Thomas, Piano, Dave Tucker, Electric Guitars, Roger Turner, Schlagzeug und Percussion, aufgenommen 2017 im Café Otto. Willkommen zur heutigen Klingding-Sendung. Am 20. Januar 2023 bei FSK 93,0, 101,4 im Kabel oder zu jeder Zeit als Klingding-Podcast am einfachsten zu erreichen über die Webseite www.hierunddaa.de/klingding.html. In der ersten Stunde Aufnahmen von vier Klarinettistinnen, die in der Paranormal Clarinet Society gerade beim 18. Clubkatarakt Festival zwei Kompositionen von Sam Danskomp und Kai Fagaschinski aufführen. Dessert Disco aus dem Soloalbum der australischen Performerin und Komponistin Sam Danscombe, die nach Aufenthalten in San Diego und Tokio nun in Berlin lebt. Für den Track bearbeitete sie das Fragment eines Tonbands, das sie in der Mojave-Wüste fand, und begleitet es mit analoger Synthese. Auf dieses Album von 2021 folgten zwei weitere mit digital synthetisierten Sounds und oder Field Recordings Bearbeitungen. Hier nun eine Aufnahme aus dem Tokioer Veranstaltungsort Phtari von 2017 mit Michiko Ogawa, Klarinette. Sie spielt ebenfalls im Rahmen des Klarinettenoktetts bei Blue Cataract Festival, dann Taku Sugimoto Gitarre und eben Sam Danscombe Klarinette. Thank you. Laurent Brutin, ebenfalls Klarinettist in der Paranormal Clarinet Society, scheint eine ähnliche minimalistische Ästhetik mit Synthesizern und elektronischen Effekten anzustreben, wie hier in einer Aufnahme von 2020 mit dem Trompeter Nils Ossendorf hörbar ist. Thank you. Bassklarinette, Slide-Saxophone, Cardboard-Tubes, analoge Synthesizer und Filter spielt der argentinische Klarinettist Lucio Capesce, der schon lange in Berlin lebt, zusammen mit Benvida, Synthesizer, Sampling und Digital Arranging, auf dem nun folgenden Track Umwelten von der CD Umwelt 2020 erschienen. Thank you. Nach den etwas übersinnlichen Aufnahmen von Musikerinnen der Paranormal Clarinet Society aus Berlin ein Schwenk in eine andere ästhetische Richtung. Hugh Davis und David Tube. Improvisierte Musik. Die Musik von dieser Aufnahme ist Teil eines Konzerts, das Hugh Davis und David Tube im Juli 1978 in London gaben. Die Musik wurde ohne vorherige Absprache improvisiert. Hugh Davis spielt hauptsächlich verstärkte Klänge und selbstgebaute Instrumente, David Tube akustische, gefundene Instrumente sowie konventionelle Flöten, Fiedeln und so weiter. Hugh Davis studierte von 61 bis 64 Musik in England, war dann persönlicher Assistent von Karl-Heinz Stockhausen und an der Aufnahme von Mikrofonie 1 beteiligt. 1967 begann er, gefundene Gegenstände mit Hilfe von Kontaktmikrofonen zu elektronisch verstärkten Musikinstrumenten umzufunktionieren. Er entwickelte das Chaussuc. Es bestand aus verschiedenen verstärkten Objekten, die in einem Band eines Lexikons installiert waren, der die Wörter von Joe bis Zick umfasst. Gemeinsam mit Derek Bailey, Evan Parker und dem Perkussionisten Jamie Muir gründete Davis 1968 die Music Improvisation Company. Später hat er dann viel zusammengearbeitet, unter anderem mit Roger Turner und John Russell, Fred Frith und Phil Minton. Thank you. Thank you. Thank you. in den letzten 30 Minuten der Klingding-Sendung nun ein Duo-Konzert von Eugene Chadbourne und Anthony Braxton im November 2017 in New Haven mitgeschnitten. Anthony Braxton Saxophone und Kontrabassklarinette, Eugene Chadbourne Banjos und präparierte Gitarren. Eugene Chadbourne verkörpert in einer sehr individuellen Mischung Blues, Folkmusik und freie Improvisation. Mit eigenwilligen Präparationen von Banjo und Gitarren dekonstruiert er bekannte Popstücke oder präsentiert seine eigenen Songs. Er hat mittlerweile 140 Alben veröffentlicht und spielt am 6.3.2023 mit dem Schlagzeuger Schröder im Westwerk. Thank you. Mm-hmm. Thank you.

Das war die Klingding-Sendung am 20. Januar 2023, produziert und moderiert von Heiner Metzger. Der Klingding-Podcast ist schon heute online, zum Beispiel bei hierunddaa.com. Bei FSK 93,0 MHz geht es gleich weiter mit Electronic Jam. Thank you.